Erst nachdem Jesus alle diese Dinge gesagt hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Zweiter, ihr wisst, dass in 2 Tagen das Passafest ist, und der Menschensohn wird ausgeliefert, um gekreuzigt zu werden. Dritter, danach versammelten sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes im Hof des Hohenpriesters Kajaphas. Vierter, sie beschlossen, Jesus mit einer List festzunehmen und ihn zu töten. Fünfter, sie sagten jedoch, nicht während des Festes, damit es keine Unruhen im Volk gibt. Sechster, als Jesus in Bethanien im Haus von Simon, dem Aussätzigen, war, siebter, kam eine Frau zu ihm. Sie hatte eine Alabasterflasche mit sehr teurem Öl und goss es ihm über den Kopf, während er am Tisch saß. Achter, als die Jünger das sahen, waren sie empört und fragten, warum diese Verschwendung. Neunter, man hätte dieses Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Zehnter, Jesus bemerkte das und sagte zu ihnen, warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Elfter, denn die Armen habt ihr immer bei euch, aber mich habt ihr nicht immer. Zwölfter, denn als sie dieses Öl über meinen Körper goss, hat sie mich für mein Begräbnis vorbereitet. Dreizehnter, ich versichere euch, überall auf der Welt, wo diese gute Nachricht verkündet wird, wird man auch von dem sprechen, was sie getan hat, damit man sich an sie erinnert. Vierzehnter, danach ging Judas Iskariot, einer der 12 Jünger, zu den Hohenpriestern. Fünfzehnter, er fragte, was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Sechzehnter, von diesem Zeitpunkt an suchte Judas eine gute Gelegenheit, Jesus zu verraten. Siebzehnter, am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wo sollen wir das Passamahl für dich vorbereiten? Achtzehnter, er antwortete, geht in die Stadt zu einem bestimmten Mann und sagt ihm, der Meister lässt sagen, meine Zeit ist nahe. Bei dir werde ich das Passafest mit meinen Jüngern feiern. Neunzehnter, die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passamahl vor. Zwanzigster, als es Abend wurde, setzte sich Jesus mit den 12 Jüngern an den Tisch. 21. Während sie aßen, sagte er, ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. 22. Sie waren sehr traurig und fragten ihn einer nach dem anderen, bin ich es etwa, Herr? 23. Er antwortete, derjenige, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, wird mich verraten. 24. Der Menschensohn wird sterben, so wie es in den Schriften steht. Aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät. Es wäre besser für diesen Menschen, wenn er nie geboren wäre. 25. Judas, der ihn verriet, antwortete und fragte, bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm, du hast es gesagt. 26. Während sie aßen, nahm Jesus Brot, dankte Gott, brach es und gab es den Jüngern. Er sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. 27. Dann nahm er einen Becher, dankte Gott und gab ihn ihnen mit den Worten, 28. Trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, damit ihre Sünden vergeben werden. 29. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nichts mehr von diesem Wein trinken, bis zu dem Tag, an dem ich ihn neu mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. 30. Nachdem sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. 31. Danach sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet euch alle in dieser Nacht von mir abwenden, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. 32. Aber nachdem ich auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. 33. Petrus antwortete ihm, auch wenn sich alle anderen von dir abwenden, werde ich mich niemals von dir abwenden. 34. Jesus sagte zu ihm, ich versichere dir, noch in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. 35. Petrus sagte zu ihm, auch wenn ich mit dir sterben muss, werde ich dich niemals verleugnen. Alle anderen Jünger sagten dasselbe. 36. Danach ging Jesus mit ihnen zu einem Ort namens Gethsemane und sagte zu den Jüngern, setzt euch hierher, während ich dorthin gehe und bete. 37. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Dann begann er, sehr traurig und ängstlich zu werden. 38. Danach sagte er zu ihnen, meine Seele ist sehr traurig, so traurig, dass ich sterben könnte. Bleibt hier und wacht mit mir. 39. Er ging ein kleines Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht, betete und sagte, Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. 40. Er kam zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Er sagte zu Petrus, Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wach bleiben? 41. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist zwar bereit, aber der Körper ist schwach. 42. Zum zweiten Mal ging er weg und betete, Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, dann geschehe dein Wille. 43. Er kam zurück und fand sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren schwer. 44. Er verließ sie wieder, ging weg und betete zum dritten Mal mit denselben Worten. 45. Danach kam er zu den Jüngern und sagte zu ihnen, Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Seht, die Stunde ist gekommen, und der Menschensohn wird in die Hände von Sündern ausgeliefert. 46. Steht auf, lasst uns gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da. 47. Während er noch sprach, kam Judas, einer der 12 Jünger. Mit ihm war eine große Gruppe von Leuten, die Schwerter und Stöcke trugen. Sie waren von den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. 48. Der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben, derjenige, den ich küsse, ist es. Den sollt ihr festnehmen. 49. Sofort ging er zu Jesus und sagte, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. 50. Jesus sagte zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann kamen die Männer näher, packten Jesus und nahmen ihn fest. 51. Und siehe, einer von Jesu Begleitern streckte seine Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Diener des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. 52. Danach sagte Jesus zu ihm, Stecke dein Schwert zurück in die Scheide, denn wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. 53. Glaubst du etwa, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel schickt? 54. Aber wie könnten sich dann die Schriften erfüllen, die besagen, dass es so geschehen muss? 55. In diesem Moment sagte Jesus zu der Menge, Ihr seid gekommen, um mich mit Schwertern und Stöcken festzunehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Jeden Tag saß ich im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen. 56. All das geschah, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Danach verließen ihn alle Jünger und flohen. 57. Die Männer, die Jesus festgenommen hatten, führten ihn zum Hohenpriester Kajaphas, wo sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt hatten. 58. Petrus folgte Jesus von Weitem bis zum Hof des Hohenpriesters. Er ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles enden würde. 59. Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten nach falschen Zeugenaussagen gegen Jesus, damit sie ihn zum Tode verurteilen konnten. 60. Sie fanden jedoch keine, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. 61. Schließlich traten zwei Zeugen auf und sagten, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abreißen und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. 62. Der Hohepriester stand auf und fragte Jesus, antwortest du nichts? Was sagen diese Zeugen gegen dich aus? 63. Jesus schwieg. Da sagte der Hohepriester zu ihm, ich befehle dir bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. 64. Jesus sagte zu ihm, du hast es gesagt. Aber ich sage euch, bald werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. 65. Daraufhin zerriss der Hohepriester seine Kleider und sagte, er hat Gott beleidigt. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Beleidigung jetzt selbst gehört. 66. Was meint ihr? Fragte er. Sie antworteten, er ist schuldig und muss sterben. 67. Danach spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere schlugen ihn mit Stöcken. 68. Sie sagten, Christus, sage uns voraus, wer dich geschlagen hat. 69. Petrus saß draußen im Hof. Eine Dienerin kam zu ihm und sagte, du warst auch mit Jesus, dem Galiläer. 70. Aber er leugnete es vor allen und sagte, ich weiß nicht, wovon du sprichst. 71. Als er dann zum Tor hinausging, sah ihn eine andere Frau und sagte zu den Leuten dort, dieser Mann war bei Jesus von Nazareth. 72. Und wieder leugnete er es mit einem Eid, ich kenne diesen Mann nicht. 73. Kurz darauf kamen die Leute, die dort standen, zu Petrus und sagten, du bist wirklich auch einer von ihnen, denn deine Sprache verrät dich. 74. Daraufhin begann er, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Mann nicht. Und sofort krähte ein Hahn. 75. Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Dann ging er hinaus und weinte sehr bitterlich.